Ja, hi. Das waren 2 Stunden, Argon. Jetzt lege ich nochmal ein bisschen auf. 2 Stunden Progressive. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den 4 Stunden. Wer noch mehr über uns wissen will, checkt einfach www.klangspione.de. Was bleibt zu sagen? Fühlt euch einfach viel Spaß. Thank you. Thank you. You see, we have been waiting for you for some time. We'll be right back. Thank you. Thank you. We'll be right back. Detected FM. MTH Electro. Thank you. evidence of an intelligent life off the Earth was discovered. Its origin and purpose still a total mystery. Life. of his of mind. Behave yourself. Of his of mind. Peace of mind. Oh, peace of mind. Jojo, 2 Stunden vorbei. Das war wieder mal Sendung Klangspione, MPH Electro. In 2 Wochen sind wir wieder da. Einschalten, 12 bis 18 Uhr. Wer mitspielt, könnt ihr checken auf www.klangspione.de. Weiter geht's mit der nächsten Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß.